Kundgabe 2571. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.12.1942. Kommendes Leid, letzte Möglichkeit. Euer Erdenweg gestaltet sich zu einem überaus tragischen, weil ihr selbst die Veranlassung dazu gebt. Es geht die Zeit eurer Erlösung seinem Ende entgegen, doch ihr nützet sie nicht für euer Seelenheil. Und euer Los nachher ist so qualvoll, dass Gott es euch ersparen möchte und er alle Mittel anwendet, um euch zu veranlassen, die euch noch bleibende Erlösungszeit auszuwerten. Gottes Plan ist bestimmt seit Ewigkeit. Und er weiß auch seit Ewigkeit, dass nur wenige Menschen diese letzte Zeit nützen, seinem Willen entsprechend. Zwangsweise kann nicht eingewirkt werden auf den Willen des Menschen, sondern es muss ihm freigestellt bleiben, wie er sein Erdenleben nützet für sein Seelenheil. Und deswegen steht euch ein Erdenleben bevor, das euch schwer treffen wird und euch jegliche Lebensfreude nehmen wird. Und doch ist die Liebe Gottes Anlass, denn sie will euch helfen, sie will euch Möglichkeiten schaffen, dass ihr euren Lebenswandel ändert, aus eigenem Antrieb. Sie will euch das ewige Leben zuwenden. Doch ihr müsst es erwerben aus freiem Antrieb. So wie aber das Erdenleben euch keine Reize mehr bietet, wird es euch leicht sein, euch für das ewige Leben vorzubereiten. Gott wird euch irdischen Lebensgenuss nehmen, auf das ihr Verlangen traget nach Ewigkeitsgütern. So wie ihr seine Liebe erkennet, ist euch geholfen. Und darum lässt euch Gott durch seine Diener die Umänderung eures Lebens ankündigen. Er lässt euch Warnungen zugehen und er ermahnt euch, euer Schicksal ergeben auf euch zu nehmen und den rechten Nutzen daraus zu ziehen. Denn das Erdenleben währet nur noch kurze Zeit, doch das Leben nachher währet ewig. Und dass dieses ein Leben in Glückseligkeit für euch ist, das ist der Zweck des kommenden schweren Leides, das die Erde betreffen wird. Gott weiß um alle Nöte, denen ihr entgegengeht. Und doch ist dies noch die einzige Möglichkeit, euch für das ewige Leben vorzubereiten. Lasset diese letzte Möglichkeit nicht ungenützt vorübergehen. Fügt euch in das Unvermeidliche. Bittet Gott um Kraft und Erbarmen und empfehlet euch seiner Gnade. Führet ein Leben mit Gott, und es wird für euch erträglich sein. Helfet einander und bemüht euch, stets in der Liebe zu leben, und es wird euch Kraft zugehen, ungemessen. Gottes Liebe und Weisheit sucht immer nur, euren geistigen Fortschritt zu fördern. Und so ihr dieses bedenket, wisset ihr, dass alles nötig ist für euer Seelenheil, was Gott euch sendet. Und traget ergeben euer Leid, und Gott wird euch segnen. Amen.